1. Da Jesus vor dem Paar safest wust, das sein sieht gekommen war, dies Welt zu verlassen und zum Vater zurück zu kehren, zeigte o seinen Jungen sein Lieb bis zum Schluss. 2. Waren des Abendessens hat der Teufel bereits Judas, dem Sohn des Simon Iscariot, den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. 3. Obwohl Jesus sich bewusst war, dass der Vater im Allmacht übertragen hat und das von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren wird, 4. Stande vom Tisch auf, legte sein Oberkleider ab, nahm ein Leinentuch und band es sich um. 5. Anschließend goss Wasser in ein Schüssel und begann, den Jungen die Fast zu waschen und seimit dem Touch abzutrocknen, das sich umgebunden hat. 6. Als zu Simon Petrus kam, fragte dieser in ers Taunt, Herr, willst du mir die Fast waschen? 7. Jesus erwidert im, was ich jetzt Tuesday, verstehst du im Moment nicht, aber später wirst du es begreifen. 8. Petrus entgegnet im entschieden, niemals sollst du mir die Fass was chen. Jesus antwortet darauf, wenn ich dich nicht was che, as du kein Gemeinschaft mit mir. 9. Daraufhin sagt Simon Petrus, Herr, dam was che mir nicht ne die Fass, sondern auch die Handen den Kopf. 10. Jesus erklärt im, wer bereits gebadet hat, braucht sich ne noch die Fass zu was chen, denn ist sonst ganz rein. Side auch rein, allerdings nicht all. 11. Denn Jesus wust, wer in veriten word, die Schalb sagte, side nicht all rein. 12. Nachdem ihnen die Fass gewaschen, sein Kleider wieder angezogen und sich ernut hinsetzt hat, fragte sie, verstet was ich soben getten habe. 13. Nennt mich Lehrer und Herr, und das ist richtig, denn ich bin es tatsächlich. 14. When also ich, eu a Herr und Lehrer, uk die Fass gewaschen habe, dann side orcher verpflichtet, einander die Fass zu waschen. 15. Ich habe uk damit ein Beispiel gegeben, damit orcher so handelt, why ich es uk vorgemacht habe. 16. Warlich, ich versichere uk, ein Diener ist nicht bedeutender als sein Herr, und ein Gesandter ist nicht größer als der in Gesandt hat. 17. When a dies dinge wisten danach handelt, side a glücklich zu prisen. 18. Ich sprech nicht von uk allen, den ich weiß, when ich erwalt habe, doch die Schrift muss erfüllt werden, der mein Brot ist, hat sich gegen mich erhoben. 19. Ich sage es uk jetzt, bever es geschieht, damit when es eintritt, glort, das ich es bin. 20. Warlich, ich sei Duke, wer den empfangt, den ich sende, empfangt me, und wer mich empfangt den, der mich gesandt hat. 21. Nachdem Jesus dies gesagt hat, word im Geist tief bewegt und erklärt feierlich, Warlich, ich sei Duke, einer von euch wird mich verraten. 22. Die Jünger blickten einander ratlosen, das sie nicht wussten, wenn meinte. 23. Eine seiner Jünger, den Jesus besonders liebte, lag waren des Essens nahe und Jesu Brust. 24. Simon Petrus gab diesem Jünger ein Zeichen und bat ihn, Jesus zu fragen, wenn mein. 25. Dieser Jünger lente sich daraufhin nahe an Jesu Brust und fragte ihn, Herr, wer ist es? 26. Jesus antwortet, es ist dem das Brotstag geben word, nachdem ich es eingetalkt habe. Tauschte das Brotstag ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iscariot. 27. Nachdem Judas das Brotstag genommen hat, fu der Satan in. Jesus sagt darauf zu ihm, was du vorhast, das Tuesday schnell. 28. Doch keiner der Anwesenden am Tisch verstand, was Jesus im damit sagen wollte. 29. Einig vermuteten, da Judas die Kass verwaltet, das Jesus in Anwesen hat, etwas für das Paar safest einzukaufen oder den Armen etwas zu geben. 30. Nachdem Judas das Brotstag empfangen hat, jing sofort hinaus in die Nacht. 31. Nachdem Judas gegangen war, sagt Jesus, jetzt ist der Menschen verherrlicht, und Gott ist durch in verherrlicht worden. 32. wenn Gott durchen verherrlicht wird Gott in euch durch sich selbst verherrlichen und zwar sehr bald. 33. Mankinder, ich wird nur noch. Kur sieht bei euch sein. O wird it mich suchen, und why ich den Juden sagt, wohin ich gehe, konnte nicht kommen, so sage ich es euch jetzt auch. 34. Ein Newsgebot gib ich euch, leert einander. So why ich euch geliebt habe, sollt euch einander lieben. 35. Darin werden allmenschen erkennen, dass Meinunger seid, wenn lieb zueinander hat. 36. Simon Petrus fragte ihn, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortet ihm, wohin ich gehe, kannst du mir jetzt nicht folgen, aber später wirst du mir nachfolgen. 37. Petrus entgegnet, Herr, warum kann ich dir nicht jetzt sofort folgen? Ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. 38. Jesus erwidert, du willst dein Leben für mich hingeben? Wahrlich, ich sage dir, der Herr wird nicht krachen, bevor du mich dreimal verlunetest.